Erster im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar Träume, die ihn so sehr beunruhigten, dass er nicht mehr schlafen konnte. Zweiter da befahl der König, seine verschiedenen Berater und Gelehrten zu rufen, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Dritter der König sagte zu ihnen, dass er einen Traum gehabt habe und nun unbedingt verstehen wolle, was dieser bedeute. Vierter die Gelehrten antworteten dem König auf Aramäisch, dass er ihnen den Traum erzählen solle, damit sie die Deutung nennen könnten. Fünfter der König antwortete jedoch, dass sie getötet und ihre Häuser zerstört würden, wenn sie ihm nicht sowohl den Traum als auch die Deutung sagten. Sechsten falls sie ihm aber den Traum und die Erklärung nennen könnten, würden sie große Geschenke und Ehre von ihm erhalten. Siebter die Berater baten den König erneut, ihnen zuerst den Traum zu erzählen, damit sie ihn danach erklären könnten. Achter der König entgegnete, dass sie nur Zeit gewinnen wollten, weil sie wüssten, dass sein Entschluss feststehe. Neunter er drohte ihnen mit einer harten Strafe, falls sie ihn belügen würden, und verlangte den Traum als Beweis für ihre Fähigkeiten. Zehnter die Gelehrten antworteten, dass kein Mensch auf der Erde diese Forderung erfüllen könne, da kein König jemals so etwas verlangt habe. Elfter sie erklärten, dass die Aufgabe zu schwierig sei, weil nur die Götter die Antwort wüssten, diese aber nicht bei den Menschen wohnten. Zwölfter darüber wurde der König so zornig, dass er den Befehl gab, alle weisen Männer in Babylon hinzurichten. Dreizehnter als der Befehl bekannt wurde, suchte man auch Daniel und seine Freunde, um sie zusammen mit den anderen zu töten. Vierzehnter Daniel wandte sich jedoch klug an Ajoch, den Anführer der Leibwache, der die Weisen Babylons töten sollte. Fünfzehnter er fragte Ajoch nach dem Grund für diesen strengen Befehl, woraufhin dieser ihm die ganze Situation erklärte. Sechzehnter danach ging Daniel zum König und bat ihn um etwas Zeit, damit er ihm die Deutung des Traums geben könne. Siebzehnter Daniel kehrte in sein Haus zurück, um seine Freunde Hanania, Mischael und Asaja über die Gefahr zu informieren. Achtzehnter er forderte sie auf, Gott um Gnade zu bitten, damit sie nicht zusammen mit den anderen Weisen Babylon sterben müssten. Neunzehnter in der Nacht wurde Daniel das Geheimnis in einer Vision offenbart, woraufhin er den Gott des Himmels lobte. Zwanzigster Daniel sagte, dass der Name Gottes für immer gepriesen werden solle, weil ihm alle Weisheit und Macht gehören. 21. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten, während er Könige absetzt oder sie in ihr Amt einsetzt. 22. Gott enthüllt tiefe Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist, da das Licht immer bei ihm bleibt. 23. Er dankte dem Gott seiner Vorfahren, weil er ihm die nötige Kraft und Weisheit gegeben hatte, um den Wunsch des Königs zu erfüllen. 24. Danach ging Daniel zu Ajoch und bat ihn, die Weisen nicht zu töten, sondern ihn zum König zu führen. 25. Ajoch brachte Daniel sofort zum König und berichtete, dass er einen Gefangenen aus Juda gefunden habe, der den Traum deuten könne. 26. Der König fragte Daniel, ob er wirklich in der Lage sei, ihm den Traum und dessen Bedeutung zu verraten. 27. Daniel antwortete, dass kein menschlicher Berater oder Wahrsager das Geheimnis des Königs lüften könne. 28. Er erklärte jedoch, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Geheimnisse offenbart und dem König zeigt, was in der Zukunft geschehen wird. 29. Während der König im Bett lag, dachte er über die Zukunft nach und Gott zeigte ihm, was bald passieren würde. 30. Daniel betonte, dass ihm dieses Geheimnis nicht wegen seiner eigenen Klugheit offenbart wurde, sondern damit der König die Antwort erfahre. 31. Er beschrieb ein gewaltiges und glänzendes Standbild, das vor dem König stand und einen furchterregenden Anblick bot. 32. Der Kopf des Bildes bestand aus reinem Gold, während die Brust und die Arme aus Silber gefertigt waren. 33. Der Bauch war aus Bronze, während die Beine aus Eisen und die Füße aus einer Mischung von Eisen und Ton bestanden. 34. Während der König zusah, löste sich ein Stein ohne menschliche Hilfe und zertrümmerte die Füße des Standbildes. 35. Plötzlich zerfielen alle Teile des Standbildes zu Staub und wurden vom Wind verweht, bis keine Spur mehr von ihnen blieb. 36. Nachdem Daniel den Traum erzählt hatte, begann er sofort damit, dem König die Bedeutung zu erklären. 37. Er sagte dem König, dass Gott ihm die Herrschaft und die Macht über alle Menschen und Tiere gegeben habe. 38. Da der König über alles herrschte, was auf der Erde lebte, stellte er selbst das goldene Haupt des Standbildes dar. 39. Nach ihm würde jedoch ein schwächeres Reich folgen, worauf ein drittes Reich aus Bronze die ganze Erde beherrschen wird. 40. Ein viertes Reich würde so stark wie Eisen sein, weil es alles andere zerschmettern und zerstören wird. 41. Die Füße aus Eisen und Ton bedeuteten, dass dieses Reich geteilt sein würde, obwohl es noch etwas von der Festigkeit des Eisens besäße. 42. Da die 10 teils aus Eisen und teils aus Ton bestanden, würde das Reich teilweise stark und teilweise zerbrechlich sein. 43. Die Mischung zeigte, dass die Menschen sich zwar verbinden würden, obwohl sie dennoch keinen festen Zusammenhalt fänden. 44. In der Zeit dieser Könige wird Gott ein ewiges Reich errichten, das niemals zerstört wird und alle anderen Reiche beenden wird. 45. Gott zeigte dem König durch den Stein, der alle Materialien zertrümmerte, was in der Zukunft geschehen wird. 46. Daraufhin verbeugte sich König Nebukadnezar tief vor Daniel und befahl, ihm Opfergaben und Geschenke darzubringen. 47. Der König erkannte an, dass Daniels Gott der Herr über alle Könige ist, weil er verborgene Geheimnisse enthüllen kann. 48. Der König ehrte Daniel mit vielen Geschenken, nachdem er ihn zum Herrscher über die Provinz Babylon und zum Anführer aller Weisen ernannt hatte. 49. Auf Daniels Bitte hin erhielten auch seine Freunde wichtige Aufgaben in der Verwaltung, während Daniel selbst am königlichen Hof blieb.